Das waren die Zensurgremien, die streng darüber wachten, dass das Programm frei von Politik blieb. Der Rundfunk war zum Staatsunternehmen geworden. Am 1. März 1926. Das Parlament wurde im Dezember informiert. Das hat sich nicht mal darüber aufgeregt. Wer hörte schon Radio? Reichsweit über 1 Million Menschen, ohne Schwarzhörer. Politiker werden nicht viele darunter gewesen sein. Am Programm interessierten ohnehin mehr der bunte Abend und das Wunschkonzert.